Aber Ich werde heute über Frieden reden. ja. Peace. Was? Frieden. Und wisst ihr, ah nein, ich werde nicht drüber reden. Oder soll ich drüber reden? Rede, rede, sagt Daniel. I personally. Also ganz persönlich. Ich mag es, mit allen nett zu sein. Don't like it too much, when Aber ich mag es nicht wirklich, wenn die Leute mir sagen I Shalom. tell you why. Und What's ich your sage opinion? euch, wieso. Ich spreche kein Right. Hebräisch. I speak Ich Austrian, spreche Austrian österreichisches English, Deutsch, Welsh, Englisch, Portuguese. But yes, I Portugiesisch. understand. Ich verstehe Spanisch, Deutsch. Polnisch verstehe ich auch. French. I understand Und Dutch, a auch little Holländisch bit. verstehe ich. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch. Italian. But I don't speak Aber ich spreche kein Hebräisch. Also, wieso reden Leute mit mir Hebräisch? Ich weiß es nicht. Sie sprechen mit mir Portugiesisch und auf einmal ein Wort Hebräisch. Aber der Hauptgrund, wieso ich es nicht mag, ist das. It's become a religious floss. Es ist wie Can you eine sit there and learn religiöse how to build Floskel visuals? geworden. Because very few people know Weil ganz wenige Leute wissen, was es eigentlich bedeutet. Weil das hebräische Wort für Shalom ist ein ganz kraftvolles Wort. Oh well, Reinhard, it just means Ja klar, Reinhard, das peace. bedeutet Frieden. It don't fall Also dann apart. sag But it Frieden. Aber wisst ihr, was es bedeutet? Viel mehr als nur Frieden. Es bedeutet equals Wohlstand, es bedeutet Gesundheit, es bedeutet Schutz. Es ist wirklich so ein kraftvolles und tiefes Wort. Aber ich möchte nur darüber reden, was wir als Frieden verstehen. Weil Frieden ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Wirklich sehr wichtig. Denn die Bibel sagt, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und was war eines der ersten Dinge, die angesagt wurde, als Jesus geboren wurde? Friede auf So Erden. God wants us to live in this Und peace. Gott möchte, dass wir in diesem Frieden leben. Is not in peace, but it's Aber wisst ihr, wenn euer Herz nicht im Frieden ist, sondern so total unruhig, das ist schlimm. Und wisst ihr, ich habe gelernt, dass ich mich weigere, dass irgendetwas meinen Frieden raubt. Weil wenn du keinen Frieden in deinem Herzen hast, dann machst du so blöde Entscheidungen. Und wenn du keinen Frieden in deinem Herzen hast, dann machst du Dinge, die du sonst nie tun würdest. Aber Reinhard, ich möchte doch diesen Frieden haben. Wie kann ich zu diesem Frieden kommen? Also zuerst musst du verstehen, dass es nichts ist, wie die Welt uns lehrt, dass Frieden ist. In Johannes 14, 27, da ist es ein sehr schwieriger Moment im Leben der Jünger. Weil Jesus hat gerade gesagt, dass er gehen werde und dass die Jünger ihm also nicht mitkommen werden. Und sie sind sehr beunruhigt. Und mitten in diesem Umstand sagt er dies: Friede gebe ich euch. Und das ist im Johannes 14, 27. Frieden gebe ich euch. Und nicht wie die Welt es euch gibt, gebe ich euch. Also der Friede Gottes hat nichts zu tun mit dem Frieden dieser Welt. Was ist der Unterschied? Wie denkt die Welt, dass Frieden funktioniert? Und viele Christen verhalten sich genauso, wie die Welt denkt, dass der Friede ist. Weil sie denken, dass der Friede die Abwesenheit von etwas ist. Schau. Wow, die Kids sind endlich im Bett. Es hat keinen Lärm, es ist so friedlich. Aber das ist nicht die biblische Definition von Frieden. Jesus verkündete den Frieden seiner Jünger inmitten der schwierigsten Umstände. So the world always thinks to have peace, the bad Also die Welt denkt immer, um Frieden zu haben, müssen schwierige Situationen und Umstände aus dem Weg geräumt werden. Aber es ist nicht die Abwesenheit von Lärm. Frieden ist auch nicht die Abwesenheit von Krieg. Nicht die Abwesenheit von Problemen. Und nicht die Abwesenheit von den schwierigsten Umständen, die du durchgehen könntest. Aber Frieden in Jesus ist nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Gegenwart von Frieden für dasselbe. Wisst ihr, wenn der Frieden fürs Mal ein Teil deines Lebens, Teil deines Herzens ist und auf diesem Thron sitzt in deinem Leben, dann wirst du einen Frieden empfinden, der unabhängig ist von allen Umständen. Und als ich das mal verstanden habe, da bin ich durch die schwierigsten Situationen hindurchgegangen mit dem größten, stärksten Frieden in meinem Herzen. Schau, der Friedefürst ist der, der Friede bringt. Es ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten. Und die Bibel sagt in Jesaja 9,5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann spricht es über all die schönen Dinge, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist, starker Gott, ewiger Vater. Und dann sagt es Friede Fürst. So once you learn to connect with the Prince of Peace, you don't need the absence of trouble anymore. Wenn du einmal lernst, dich mit dem Friedenfürst zu verbinden, dann brauchst du nicht mehr, dass alle Umstände okay sind und es keine Probleme mehr gibt. Jesus said to the disciple, let's go to the other side of the lake. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees gehen. Und er legte sich hin und schlief ein. Und wisst ihr, die Bibel sagt zwar, er hat geschlafen, aber ich bin nicht sicher, dass er wirklich schlief. Wieso bin ich nicht ganz sicher, dass er schlief? Because the Bible says it was such a terrible storm, it filled the boat with water and the boat was thrown around. Weil die Bibel sagt, dass es solch ein schlimmer Sturm war, der das Boot mit Wasser füllte und es hin und her warf. Aber ich denke, das waren zu krasse Umstände, dass irgendjemand hätte schlafen können. Aber Reinhard, die Bibel sagt, er habe geschlafen. Aber das griechische Wort für schlafen hat verschiedene Bedeutungen. Es könnte zum Beispiel meinen, dass man so in eine Art Trance reinkommt. Ich denke, er war nur lying there, just connecting with heaven. In this trance-like state, while everything around him was crazy. Und so glaube ich eher, dass er da lag in einer Art Trance und mit der Himmel sich verband, währenddem alles um ihn herum ein Chaos war und eine krasse Situation war. Und so haben die Jünger ihn aufgeweckt. Don't you care when we are perishing? Ist es dir egal, wenn wir runtergehen? Und wisst ihr? Jesus always rebuked them for their unbelief. Jesus hat sie immer für ihren Unglauben zurückgewiesen. Wie lange muss ich noch mit euch bleiben, ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht? Schau. Der Friedefürst war im Boot, aber sie hatten keinen Frieden. Und wisst ihr was? Weil sie haben ihm nicht geglaubt. Denkt darüber nach. Wie hat Jesus reagiert? Er ist aufgewacht. Er ist aufgestanden. Er hat an all das Durcheinander angeschaut. Und der Sturm und der Regen und das Boot, das voller Wasser war. Und er hat das gesagt. Friede. Sei ruhig. Sei still. Und alles war ruhig. Und alles hat sich verändert. Wieso? Weil der Friedefürst war mit ihnen. Wenn du lernst, mit diesem Friedenfürst zu lernen, mein Freund, dann brauchst du keine schönen Umstände mehr, um im Frieden zu bleiben. Und du wirst sogar in Frieden leben, wenn du durch die Hölle gehst. Oder wenn die Ärzte sagen, da gibt es keine Heilung und du wirst in Frieden sein. Oder die Bank kann sagen, du bist Konkurs und du wirst in Frieden sein. Egal was passiert. Du brauchst diesen Friedenfürsten, du brauchst mit ihm verbunden zu sein. Das ist der Friede, der Jesus gibt und der nicht ist wie der Friede der Welt.